Das war ein Kultkomplex-Spezial mit raren Aufnahmen und Statements von U2. Das Konzept hat Marcel Anders. Mein Name ist Frank Meyer. Falls ihr euch für die Songs interessiert, stehen alle im Internet unter www.1live.de und dann einfach aufs Kultkomplex-Spezial U2 klicken. Hier geht's weiter mit Domian. Ihr könnt jetzt anrufen 0800 5678 111. Mein Name ist Frank Meyer. Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Nacht. Ciao. Domian, das 1Live-Talkradio, 0800 5678 111, im WDR-Fernsehen und bei 1Live, 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Nacht haben wir wieder eine freie Telefon-Talkshow, eine offene Sendung. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin in der neuen Woche ist die Sandra. Und Sandra ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra, weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich will einen schönen Mann, hässlich bin ich selber. Moment, das muss ich erstmal überlegen. Ich will einen schönen Mann, hässlich bin ich. Du bist nicht hässlich. Nein, ich finde mich selber nicht hässlich, aber ich denke, dass ich nun mit nicht so vielen Vorzügen gesegnet bin, wie andere Frauen das nun mal sind. Dann beschreib dich doch mal äußerlich. Größe. Also geschummelte Größe im Personalausweis ist 1,60 Meter. Ich bringe es tatsächlich nur auf 1,58 Meter. Na gut, Gewicht. Das variiert so zwischen 80 und 90 Kilo. Ja. Dann bin ich mit sehr vielen Allergien gesegnet, ja, die sich leider auch hauptsächlich auf die Haut auswirken. Mhm. Und da so oft irgendwas Neues dazu kommt, kann ich auch nicht sagen, ich habe jetzt ein Mittel gefunden, das permanent gegen irgendwas hilft. Mhm. Also du entsprichst nicht, das kann man so sagen, dem klassischen Schönheitsideal. Nein, auf keinen Fall. Kann man ganz offen sagen. Aber du möchtest jemanden haben aus dem klassischen Schönheitsideal, nämlich einen richtig schönen Mann. Nein, ich denke, schön ist ja immer so eine variable Sache. Also für schön gilt für mich als erstes bitte gewaschene Haare. Ja. Die Zähne im Mund wären auch nicht schlecht. Ja. Und ach, dann bist du aber relativ anspruchslos, ne? Also nur gewaschene Haare und Zähne im Mund. Also es muss jetzt kein Adonis sein. Nein, das muss es nicht. Wer, um sich das vielleicht so ein bisschen vorzustellen, sag mal irgendeinen prominenten Menschen, den wir alle kennen, wo du sagen würdest, das ist so einer, in die Richtung sollte es gehen. Also ich habe da zwei ganz verschiedene Typen. Einmal den Gérard Depardieu. Ja. Also den finde ich sehr interessant und auch sehr schön. Schön ist er eigentlich nicht, aber eine sehr derbe, charakteristische... Ja. Physiognomie hatte. Ne? Er ist sehr, sehr interessant und für mich halt auch schön. Auf ja. mich wirkt er sehr schön. Ja. Und um dem Klischee zu entsprechen, Walter aus dem Big Brother Haus. Also da hat das nichts mit Charakter zu tun, sondern einfach nur mit dem äußeren Erscheinungsbild. Da sage ich einfach, der ist mit wirklich sehr vielen Vorzügen gesegnet und der ist auch schön. Also das ist jetzt eine sehr sexistische Einstellung. Dir geht es ja nur um den schönen Körper von Walter. Dich interessiert ja gar nicht die Seele. Das ist pfui, ne? Ich weiß. Absolut. So werden wir Männer ja immer beschimpft, ne? Wenn wir den Frauen nachgucken. Also ich sag auch, mit dem könnte ich auch nichts anfangen. Ja, aber du würdest gerne mal kuscheln mit dem, ne? Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen. Nein, ich bin nicht Ebro. Du bist nicht Ebro. Sandra, ist das so ein großes Problem, dass du deshalb hier angerufen hast, dass du jetzt ganz im Ernst keinen abkriegst? Also keinen abkriegen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber für langfristige Beziehungen reicht es halt nicht. Und das finde ich halt immer schade. Also ich habe... Das finde ich auch schade, ja. Ich habe die Möglichkeit genutzt übers Internet. Mhm. Und da lernt man allerlei männliche Wesen kennen. Mhm. Ich bin nicht eine, die sich hinsetzt und sagt, ich bin 1,70 Meter groß und wiege 35 Kilo und bin einfach nur die Schönheit. Wo lernst du die wo lernst du die im Internet kennen, die Leute? In Chatprogrammen. Achso, so Chat, also wo man sich unterhält, aber nicht weiß, wer auf der anderen Seite ist. Genau. Ne? Mhm. Genau so. Und das ist auch eigentlich immer völlig in Ordnung. Irgendwann tauscht man dann Telefonnummern aus und unterhält sich so. Und dann sagen sie immer, ach, du bist so eine liebe Süße und können wir uns nicht mal kennenlernen. Und dann schlucke ich immer schon, weil ich eigentlich weiß, auf was es hinausläuft. Mhm. Die guten Menschen, die kommen dann auch. Und wenn dann gerade die Triebzeit angesagt ist, dann endet das auch in einem One-Night-Stand. Aber für mehr reicht das meistens nicht. Sex gibt's dann schon ab und an? Ja, doch. Ja. Also hast du denn mit deinen 20 Jahren schon mal eine längere Beziehung gehabt? Ja, habe ich. Wie lang? Das längste waren 1,5 Jahre. Na, immerhin. Ja. Immerhin. Aber es macht Probleme und es macht deshalb Probleme, du meinst, weil es schon mit dem Äußerlichen zu tun hat, weil die meisten natürlich erstmal aufs Äußerliche gucken. Und das mache ich auch keinem zum Vorwurf. Es ist auch ganz normal, ich mache es auch. Also wer sich davon freispricht, ich glaube, ja, würde ich fast so sagen. Vielleicht gibt es ganz wenige Ausnahmen, aber man muss ja zuerst mal einen Reiz haben, ne? Wenn man irgendwo hinkommt. Ja, was machen wir denn mit dir jetzt, Mensch? Deswegen sage ich ja, dieser Weg übers Internet ist ja eigentlich, man fühlt sich ja leicht auf der sicheren Seite. Wenn man keine Fotos austauscht, dann ist es halt nur dieses persönliche Gespräch. Na gut, aber spätestens dann, wenn die Fotos ausgetauscht werden, steht man da, ne? Und da muss man die weit auf den Tisch legen, wenn man noch weitermachen will später. Ja, natürlich. Aber wenn man dann schon sagt, du bist mir sympathisch, wir haben gleiche Meinung, wir können uns unterhalten, wir haben ein Thema, finde ich es eigentlich schade, dass dann Äußerlichkeiten in dem Fall dann auch, ja, ich sag's mal, ganz abschrecken können sie es ja nicht, weil bis jetzt habe ich noch keine Fahne übers Gesicht gekriegt. Was hast du noch, keine Fahne übers Gesicht gekriegt? Ja, tust fürs Vaterland oder so. Ach so. Aber ich weiß es nicht, was es ist und ich finde es wirklich, wirklich furchtbar schade. Was hältst du von folgender Idee, Sandra? Es gibt ja unter unseren Zuschauern auch Männer, die aussehen wie Walter. Oder noch viel schönere Männer. Und wenn jetzt einer von diesen sehr schönen Männern sich angesprochen fühlt, dann möge dieser Mann mir schreiben mit einem Foto von sich. Das muss nicht mal sein. Und, naja, nee, wir müssen ja nachprüfen, ob es auch stimmt. Ach, ne? Gott, ja gut. Und wenn wir den dann auch als sehr schön erachten, der kriegt dann den Domian stempelt. Tauglich, ja. Genau, und dann kriegst du die Post weitergeleitet. Okay. Vielleicht verkuppeln wir dich ja mit einem wunderschönen jungen Mann, der zudem dann auch noch sehr nett ist. Das gibt's ja auch. Ist zwar sehr selten, aber gibt es, ne? Es gibt auch schöne Menschen, die toll sind. Das bezweifle ich gar nicht. Ja, aber sehr selten. Meine Lebenserfahrung sagt, dass die kann man mit der Lupe suchen. Ich sag ja, es muss auch nicht unheimlich schön sein und es muss auch nicht dieser Walter-Typ sein. Ist mir schon klar, aber ich wollte jetzt mal, wenn wir jetzt hier das schon als große Aktion machen, dann wollen wir auch das Optimale ausreizen, ne? Okay. Also, und dann gibt es irgendwann ein Zusammentreffen zwischen Sandra und wir nennen ihn auch mal Walter, Walter 2. Und dann möchte ich davon auch ein Foto haben und das präsentiere ich dann meinem Publikum. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Sandra, wir hoffen mal, ne, dass sich die Walters aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland hier bei mir melden. Ja, also bis Bayern ist okay, ansonsten habe ich ein Fahrproblem, würde ich fast sagen. Ja, das kriegen wir schon hin. WDR, Westdeutscher Rundfunk, Redaktion 1 Live Domian, 50600 Köln. Nur ganz schöne Männer und die interessiert sind an Sandra. Maße 1,60 Meter, 80 Kilo und nicht so schöne Haut, müssen wir sagen, ne? Aber wunderschöne Haare. Also wunderschöne Haare nicht, nicht nur hässlich. Und ein nettes Mädchen. Ne? Toi, toi, toi, sagen wir mal. Ich sag danke. Ne, und mal sehen, ob wir uns und wie wir uns widersprechen. Ja, das wäre schön. Tschüss, Sandra. Okay, tschüss. Patrick, 25. Morgen. Hi, Domian. So, jetzt zu dir. Was ist dein Thema? Ja, meins ist ähnlich gelagert. Und zwar würde ich von mir behaupten, dass die Emanzipation der Frauen voll auf meine Kosten geht. Die Emanzipation der Frauen geht auf deine Kosten? Richtig. Ein harter Satz. Ja, aber ernst gemeint. Erklär es uns, wie du es meinst. Ich ahne ja schon was, aber erzähle. Also ich habe in der letzten Zeit lerne ich sehr, sehr viele Frauen kennen. Und es passiert dann sehr, sehr schnell das, was man sich eigentlich dabei erhofft, weswegen man sich ja kennenlernen will. Nur bei mir passiert es zu schnell. Reden wir von einer gewissen sexuellen Begegnung? Richtig. Aha, ja. Davon reden wir. Wie, das passiert dir zu schnell? Also ich tue aktiv gar nichts dafür, dass ich Frauen kennenlerne. Du tust nichts dafür, dass du Frauen kennenlernst? Aktiv nicht. Aktiv nicht. Das heißt, indem ich halt in der Gegend rumstehe. Geh mal ein bisschen näher ans Telefon, ich verstehe so schlecht. Indem ich einfach nur so rumstehe. Siehst du, so geht das schon besser. Indem du einfach rumstehst, das heißt, du bist ein ganz attraktiver Bursche. Anscheinend schon, ja. Ah, vielleicht sollten wir dich verkuppeln mit Sandra. Wie wäre das denn? Sandra ist... Ihr geht es ja auch mehr um die Gefühle. Eben, und dir geht es auch um die Gefühle. Genau so ist es. Du willst gar nicht den schnellen Sex mit einer Frau. Nein. Nein, du willst warten und dass sich alles entwickelt und langsam wächst und ganz romantisch ist und nicht, bach, gleich die Hose runter und ran. Das nicht. Genau so ist es. Also meine letzte Begegnung war, ich arbeite in der Gastronomie. Warte, ich lese gerade was Wunderbares hier auf meinem Bildschirm. Ja, bitte. Beide kommen aus der gleichen Stadt, lese ich hier. Patrick und Sandra, das ist ja abgefahren. Also, du kommst aus der Gastronomie? Ja. Und ja, da war halt ein Mädel, mhm. sehr attraktiv fand, mhm. wo ich mich nie getraut habe, sie anzusprechen, weil es halt ein Tabu ist zwischen Gast und ich halt hinterm Tresen. Mhm. Und das habe ich eigentlich auch noch nie gebrochen. Ich mache das Ganze jetzt seit 10 Jahren nebenbei. Mhm. Und gut, irgendwann habe ich mich überwunden und habe sie halt angesprochen, habe mich mit ihr getroffen und wollte sie einfach nur kennenlernen. Mhm. Und nach 2,5 Stunden stand sie vor mir. Ist es nicht wahr? Und hat die Hose aufgemacht? Nein, nein. Das war dann ein bisschen später. Aber sie meinte, dann möchtest du einen schönen Abend haben. Mhm. Sage ich, ja klar. Wer will das nicht? Mhm. Dann sagt sie, ohne Verpflichtung, für heute Abend. Sage ich, ja. Mhm. Naja, dann hat sie mich halt geküsst und der Rest des Ganzen war halt irgendwie abzusehen. Nach einer Stunde stand dann irgendwie der erste Barkeeper von der Lokalität, wo wir waren, auf dem Tresen, hat geschrien, Zugabe. Wie, verstehe nicht. Weil es so heftig abging. Ach, weil es so heftig abging. In aller Öffentlichkeit. Ja. Mhm. Das war ein Laden, wo primär Schwule und Lesben verkehren. Die sind diesbezüglich etwas lockerer. So kann man sagen, ja. Und naja, wir haben halt gut unseren Spaß gehabt. Ja. Und um 2:30 meinte ich jetzt, gut, es reicht, ich gehe nach Hause, sie geht nach Hause. Mhm. Und da meinte sie halt, möchtest du mich noch Leo vorstellen? Leo ist meine Katze. Mhm. Habe ich gedacht, okay, spricht nichts gegen. Bin mit zu ihr, wir haben uns halt ausgezogen, haben gekuschelt. Und mal sagt sie zu mir, ich bin keine Frau für einen One-Night-Stand. Sag ich, du, das will ich auch gar nicht. Mhm. Und ja, eine halbe Stunde später habe ich mit ihr geschlafen. Ja, und dann? War es dann doch eine Frau für einen One-Night-Stand? Ja, anscheinend. Also seitdem hat sie sich nicht mehr gemeldet. Also, du wirfst der Frauenbewegung vor, dass sie die Frauen sexuell entfesselt hat, ja. und dass diese Frauen gar kein Gefühl mehr haben für wirkliche Werte. Nein, ne, so, anscheinend. So wirfst du es der Frauenbewegung vor. Alice ja. Schwarzer, du bist schuld, wenn du jetzt zuhören sollst. Aber sag mir, was ich damit machen soll, weil ja. ich ein emotionaler Mensch bin. Ja, also ich bin ja ganz erstaunt. Jeder Mann ist froh über solche Erlebnisse, die du hast. Es ist ja eigentlich immer die andere Erfahrung, die wir machen, dass wir stundenlang erst reden müssen und ja. über die Probleme, über die Vergangenheit. Und also wir haben uns sehr viel unterhalten. Sie meinte zu mir, letztendlich in 10 Stunden haben wir das gemacht, wo andere Leute 3 Monate für brauchen. Da hat sie auch recht mit gehabt. Hast du denn mit deinen stolzen 25 Jahren noch nie eine wirkliche Frau kennengelernt, die noch die alten inneren Werte hochhält, der es nicht nur um den puren, dreckigen Sex geht, sondern wirklich um Liebe und Romantik. Hast du mal so eine Frau kennengelernt? Also ich hatte 2 längere Beziehungen. Die eine mhm. 3 Jahre, die ist ganz, ganz grausam zu Ende gegangen. Mhm. Und dann nochmal eine über 1,5 Jahre. Mhm. Die ist noch viel grausamer zu Ende gegangen, weil die Frau nicht die Wahrheit sagen konnte. Mhm. Sie hat mich immer und immer und immer und immer wieder angelogen. Ach so. Und sie war halt so dumm, es nicht verbergen zu können. Aber die war nicht vorher immer in Frauengruppen gewesen? Frauengruppen. Nein, und ist doch durch Feministinnen nach deiner These verdorben worden, das nicht. Nein, nein, nein. Also ich verstehe es wirklich nicht. Helf mir, sag mir was. Ja, also die erste Top-Idee hatte ich ja nur gerade schon mal, ne? Ja. Sandra. Ja, ja, wäre vielleicht nicht das Verkehrteste. Ja, ich hoffe, dass du nicht so viel Wert legst auf Äußerlichkeiten. Ich lege schon Wert auf Äußerlichkeiten, aber nur weil man jetzt, wie sie gesagt hat, 1,58 und zwischen 80 und 90 Kilo, mhm. das hat ja nicht primär was zu sagen. Überhaupt nicht, nein. Selbst das kann ja, wenn es nett zurecht gemacht ist, attraktiv aussehen. Absolut. Primär sind ja wirklich die inneren Werte. Absolut. Du hast das ja auch gerade mitgehört, ne? Wie, ja. fandst du Sandra so von der Ausstrahlung, von der Stimme? Ja, nett, interessant, auf jeden nett. Fall. So, jetzt werden wir beide euch verkuppeln. Ihr wohnt in einer Stadt, das ist ja wirklich irre, das ist ja ein absoluter Zufall. Es hätte auch sein können, ja. dass der eine in Rügen wohnt und die andere irgendwo in Bayern oder so. Aha. Jetzt werden wir gleich mal die Sandra nochmal anrufen, das heißt meine Redaktion. Mhm. Und aber vielleicht sollte ich was dazu noch sagen. Ja. Ich will nicht so völlig, also ich wollte dir eigentlich noch eine andere Sache erzählen und vor allen Dingen denke ich mal, dass du da auch Verständnis hast. Auch auf die Gefahren, dass viele Leute, wenn sie mich jetzt erkennen sollten, geschockt sein sollten. Na, jetzt bin ich aber ganz gespannt, was kommt denn jetzt noch? Ich vertrete die Theorie, dass ich zu 89% Hete bin mhm. und zu 11% wohl eine andere Neigung habe. Ach, da kann ich ja nur gähnen, das ist ja für mich eine alte Jacke. Ich weiß, und diese 11%... 11%, das ist natürlich wieder interessant. Bei mir ist das ja, dann halte dich doch vielleicht mehr. Nee, die schwule Szene ist da auch sehr sexistisch drauf, ne? Ja, das habe ich gemerkt am Samstag. Ja, du hast am Samstag mal einen Mann vernascht. Nicht wirklich, er wollte, aber du hast dann mitgemacht. Bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu einem gewissen Punkt? Ja. Da. Also er hat sich irgendwie vorgestellt und 5 Minuten später war seine Hand bei mir in der Hose. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so formulieren darf, aber ich mach's einfach mal. Ja, ich stopp's dann schon. Dann meinte er zu mir von wegen, wollen wir nicht mal kurz vor die Tür gehen? Ich blas dir an, dann gebe ich dir einen aus. Pfui, so schnell ging das alles. Also es war schon sehr dramatisch. Ich hoffe, dass du es nicht mitgemacht hast. Nein, ich habe nicht mitgemacht. Das ist gut, das ist gut. Jetzt erklär mir doch mal bitte, wie du auf deine 11% schwul kommst. Wie ich darauf komme? Warum nicht 10? Das wäre zu wenig. Das wäre zu wenig. Und 11? Nein, warum also bei mir ist es so, ich kenne also Schwule und ich mag Schwule total, weil sie halt total offen sind. Und weil sie halt nicht spielen. Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich auch fast schon gedacht, so von der Art, wie du redest, vielleicht ist der Patrick auch ein bisschen schwul. Es geht mir ganz oft so. Jeder, der mich kennenlernt, denkt, ich bin schwul. Ja. Jeder. Aber das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema. Du willst ja erstmal jetzt eine gute Frau kennenlernen. Genau so, ne? Ist es. Und das ist natürlich sehr ehrlich von dir, dass du das gesagt hast, damit das Sandra auch weiß und nicht Sandra sagt, mit so einem will ich es nicht zu tun haben. Genau so, ne? Wir rufen Sandra an und fragen, ob sie dich kennenlernen will. Okay. Wenn Sandra dich kennenlernen will, geben wir ihr deine Telefonnummer. Ist das gebongt? Das ist in Ordnung. Und also von mir aus nicht nur Sandra. Also nein, wir machen das jetzt nur auf Sandra bezogen. Ja, okay, und aber wir bleiben am Ball und werden vielleicht am Freitag nochmal miteinander reden. Oder vielleicht am Mittwoch. Und ja, dann erzählt ihr uns, wie es war, okay? Okay. Also nicht, wie ihr euch unterhalten habt, meine ich. Ja, davon gehe ich auch. Ne, Patrick, alles Gute, okay, bis dann. Ja. Tschüss. Mach's hübsch, ciao. Ja, tschüss. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 111. Ich bin ganz irritiert. Ich habe ja neben der Kamera hier unten einen Monitor stehen. Da sehe ich mich selbst. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Hemd hier in der Sendung anziehen darf, denn es korrespondiert nicht sehr schön mit diesem Lila von 1 Live. Ne? Oder ist es gerade sehr schräg? Ich weiß es nicht. Ich wollte es ja schon eigentlich ganz zugeknöpft lassen, aber das sieht dann noch irgendwie zu eintönig aus. Also sollt ihr auch mein grünes Unterhemd sehen. Lea ist dran und Lea ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Lea. Du, sag du als Frau, was da siehst du mich im Fernsehen? Nein. Ich kann dir leider auch zu deinem grünen Unterhemd gar nicht erzählen, weil mein Thema ist folgendes. Du hattest heute vor einer Woche eine Anruferin in der Sendung. Ja. Die war sehbehindert. Ach, ihr sagt bitte nicht, dass du auch sehbehindert bist. Doch. Da ist die Frage natürlich ziemlich blöd gerade. Passt das her? Aber das war doch eine perfekte Überleitung. Perfekt, ja, absolut perfekt. Ich habe nämlich gerade, als du das sagtest, schon gedacht, da mache ich eine Überleitung. Das ist ja lustig. Also nicht lustig, dass du sehbehindert bist, aber dass wir jetzt so zu dem Thema gekommen sind. Bist du blind oder bist du nur, was heißt nur, also stark sehbehindert? Ich bin nur sehbehindert. Also ich sehe ganze 2%. Ich glaube, das ist ungefähr die Größenordnung, die deine Anruferin letzten Montag auch hatte. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also 2% ist ja eigentlich nichts, ne? Es ist nicht viel. Es ist so. Du siehst Umrisse? Hell, dunkel, Umrisse, kräftige Farben, aber halt absolut keine Details. Keine Details? Du kannst keine Gesichter wahrnehmen? Nö, nur auf Fotos, wenn ich sie ganz groß vergrößere. Ganz nah ranhältst. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, der Anruf, das Thema des Anrufs vorige Woche, dass die Anruferin sagte, ich bin blind, wie soll ich flirten? Genau. Ne? Und hast du da jetzt einen Tipp? Ja, also nicht wirklich einen konkreten Tipp. Ich habe mich da nur sehr drin wiedergefunden. Mhm. Und ich meine, es klingt natürlich jetzt verdammt arrogant, wenn ich hier als junger Spund ankomme und dann eine Mitte 30-jährige Frau irgendwelche Tipps geben will. Ach so, egal. Das ist deine Lebenserfahrung, also erzähl auch darüber. Ja, okay, das werde ich tun. Also es ist nämlich folgendermaßen, dass ich so früher, in Anführungszeichen, also sagen wir mal so bis vor anderthalb Jahren oder so, genau dasselbe Problem hatte. Mhm. Bis ich mir also gedacht habe, mein Gott, das geht überhaupt alles gar nicht, weil das läuft eh über Blickkontakt und... Mhm. Wie soll man das bewerkstelligen, wenn man den nicht herstellen kann? Eben, zum Beispiel in einer Diskothek. Genau. Mhm. Ja, und ich bin dann irgendwann für mich zu dem Schluss gekommen, beziehungsweise ich bin so zu dem Schluss gebracht worden, mehr oder weniger, dass das eigentlich gar nicht so das Problem ist, weil in erster Linie es darauf ankommt, wie man, ja, was für eine Einstellung man so zu sich selber hat. Sag's mal konkreter. Ja, das ist schwierig, das konkreter zu sagen, weil es im Endeffekt genau dieser Punkt ist. Mhm. Es geht an sich darum, dass man, wenn man das Gefühl hat, man kann etwas nicht, dann hemmt einen das total und dann kann man es wirklich nicht. Du hast vollkommen recht. Das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Ganz genau. Also es ist im Prinzip ein generelles Prinzip. Mhm. So, na, das war jetzt wieder zu formuliert. Ja, aber ich verstehe schon, wie du es meinst. Mhm. Und wenn man irgendwie, wenn man natürlich immer nur negative Erfahrungen macht, immer nur auf die Nase fällt und merkt, ich kann wirklich nicht flirten und es kommt immer nur Mist dabei rum, dann ist es klar, dass man eben auch diesen Standpunkt dann vertritt und meint, man kann es wirklich nicht. Bloß, so, das war jetzt so eine Einsicht, die du selbst irgendwann gewonnen hast. Ja. Dass du sagst, ich muss einfach ein anderes Selbstverständnis für mich selbst kriegen. Naja, ich habe die Einstellung eigentlich erst gewonnen, als ich das andere Selbstverständnis hatte. Mhm. Und, aber ja, das ist jetzt war so ein theoretischer Hintergrund, der aber durchaus verständlich ist, finde ich. Jetzt sag's doch mal praktisch. Wie gehst du denn vor, wenn du einen jungen Mann kennenlernen willst? Oh Gott, mittlerweile brauche ich da schon gar nicht mehr vorzugehen, weil ich irgendwie von denen umschwärmt bin. So. Völlig seltsam. Also ich meine, an sich ging es so los, dass ich mir einen Internetzugang zugelegt habe. Ja. Und dass ich da erstmal ziemlich viel rumprobiert habe irgendwie. Internet ist natürlich auch eine tolle Sache für sehbehinderte Menschen, ne? Ja, richtig. Mhm. Es ist also was, an sich ganz ähnlich, was deine Anruferin von vorhin gesagt hatte. Moment. Halt aber nicht unter dem Gesichtspunkt, dass man sich nicht sieht, sondern irgendwie auch schon unter dem Gesichtspunkt, aber eben, da kann der andere auch keinen Blickkontakt aufbauen. Aber Moment, jetzt muss ich mal blöd fragen. Ich sag das so, Internet ist eine tolle Sache für sehbehinderte Menschen. Du tippst auf deiner Tastatur, aber wie liest du denn, was die anderen antworten? Ich habe eine Vergrößerungssoftware, sodass ich das auf dem Bildschirm ungefähr dreifach vergrößert dargestellt habe, auf einem 16 Zoll Monitor. Das kann ich dann halt so gerade noch lesen. Das geht bei dir noch. Bei ganz blinden Menschen geht das natürlich nicht, ne? Ich weiß nicht. Ja, für ganz blinde Menschen gibt es dann so Geschichten wie Braillezeilen, also so Ausgabegeräte für Blindenschrift. Ach so. Mhm. Das ist zwar im Internet unglaublich stressig, weil du damit nicht vernünftig navigieren kannst, aber es geht im Zweifelsfall auch. Gut, also bei dir ist es noch so möglich, dass du es durch diese Vergrößerungssoftware dann sehen kannst. Ja, genau. Ist das jetzt eine Möglichkeit gewesen, dass du Männer kennengelernt hast, eben über das Internet? Auch über vielleicht über solche Chaträume? Ja, also ich chatte wenig in Chaträumen, sondern mehr so in so einem Programm, wo man sich quasi die Leute besser aussuchen kann, wo man nicht in so einem Raum mit 1000 Leuten ist, sondern wo man so ein bisschen gucken kann, wer ist gerade alles online in der und der Stadt und wer gefällt mir so von den Daten, die er da eingegeben hat her und vom Nickname her und so. Dann habe ich halt immer so ein bisschen rumgeguckt, habe die Leute so angesprochen. Und ist das jetzt so deine Hauptschiene? Eigentlich schon nicht mehr. Es war halt eine Zeit lang so und ja, es ist an sich, also die Story, wenn ich sie komplett erzähle, ist sehr, sehr speziell und wahrscheinlich auch absolut kein allgemein Rezept für irgendwelche Leute, die da jetzt Tipps haben wollen. Mhm. Weil ich halt da wirklich teilweise etwas Turbulenzen erzeugt habe in meinem Leben. Aber sag doch mal, einfach als Überschrift nochmal. Als Überschrift, ja, können wir als Überschrift mal beim Internet bleiben, weil es ist halt wirklich, ich meine, das ist ein Tipp, den ich zum Beispiel geben kann, aber das hat dann wieder nichts mit der Einstellung zu sich selber zu tun. Okay, Internet ist völlig jetzt klar in deinem Fall. Was machst du, wenn du jetzt draußen bist und in einer Gruppe vielleicht und du kriegst zumindest, also gucken geht ja nun nicht in der Diskothek, aber in einer Gruppe kriegst du vielleicht so per Stimme jemanden mit und denkst, ach, das ist so eine angenehme Stimme, ein freundlicher Mensch. Was machst du dann? Ja, ich habe da kein konkretes Vorgehen. Ich meine, nur ist auch der Punkt, in Diskos gehe ich sowieso nicht, weil da meistens Musik läuft, die ich nicht mag und Leute sind, die mir auch nicht sonderlich sympathisch sind. Es ist eigentlich so, dass ich in erster Linie eine Ausstrahlung habe. Na gut, das ist ja schon mal schön, aber... Das ist eine Sache der inneren Einstellung. Okay, aber welche Aktivität... Ich mache an sich gar nichts. Du machst nichts. Ich bin einfach irgendwie, wie ich bin und dann passieren irgendwelche Dinge. Das ist ganz spannend. Wenn man ausstrahlt, ich bin nichts, ich kriege keinen mit, ich bin ganz unsicher, kriegt man auch keinen. Ganz genau, das ist der Punkt. Und so wenn man ausstrahlt, ich fühle mich so, wie ich bin, gut. Ich finde mich selber schön, ich finde mich selber irgendwie toll. Ich muss dir mal sagen, Lea, dass diese Ausstrahlung zumindest von der Stimme her auch hier jetzt funktioniert, dass du sehr, sehr selbstbewusst und sehr freundlich klingst, muss ich dann doch so sagen. Also, ich merke schon, um dich brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ja. Hast du im Moment einen Freund? Ich habe so gesehen sogar zwei. Eieiei, jetzt geht noch ein ganz neues Thema los. Ja, ich könnte noch mehrere Themen los. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie, du hast zwei Männer? Ja, ich lebe so ein bisschen polygam vor mich hin. Sagen, wissen die voneinander? Ja, natürlich. Ah, damit. Da fällt mir ja ein Stein vom Herzen. Ich dachte, ich müsste dich jetzt beschimpfen, dass du da die arme Männerwelt ausnutzt. Nein, das bist du eigentlich von Geburt an so sehbehindert wie jetzt? Ja. Du hast also die Welt anders noch nie wahrgenommen, nie gesehen. Genau. Das empfinde ich selber auch als großen Vorteil, weil ich denke, wenn man irgendwie mitten im Leben durch einen Unfall oder sonst was auf einmal so eine Behinderung bekommt, dann ist es ein unheimlich harter Schlag und man muss sich völlig neu dran gewöhnen. Und man ist plötzlich in einer ganz anderen Welt und muss da irgendwie für sich selber noch mal ganz neu klarkommen. Was machst denn du vom Beruf? Ich studiere. Was studierst du? Kommunikationswissenschaften. Kommunikationswissenschaften. Mit welchem Ziel? Was möchtest du mal machen? Oh, das weiß ich noch gar nicht so genau. Also ich hatte ursprünglich mal den Gedanken, ich möchte auf jeden Fall zum Radio. Ist natürlich ein interessanter Job für jemanden, der nicht gut sehen kann, klar. Genau. Also ich finde es auch einfach sehr spannend, weil ich sowieso so in Richtung Medien und Journalismus... Und reden wie ein Wasserfall kannst du? Ja, ich rede nur viel zu schnell für also Radio. Eigentlich ideal für die Medien oder fürs Radio. Naja, vielleicht, wer weiß, vielleicht hören wir diese Stimme noch öfters demnächst. Ich danke für den Anruf. Und vielleicht hast du dem einen oder anderen so einen Tipp gegeben. Ja, ich meine, ich habe ja gar keinen konkreten Tipp. Nee, ich weiß, aber... Ich habe einfach nur diesen... Weißt du, Lea, das, was du gesagt hast, ne? Das müssen wir gar nicht nur auf sehbehinderte Menschen beziehen, sondern auf jeden. Richtig. Es hat so viel mit der inneren Einstellung zu tun, wie man sich selbst fühlt. Ich meine, die innere Einstellung ist natürlich auch ein Punkt, der einem erstmal von außen gegeben wird. Natürlich. Das ist das Problem. Man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt eine positive Einstellung zu mir selber und dann klappt das alles. Nee. Das ist eben das, was überhaupt nicht geht. Das ist, ich habe in meinem Leben auch schon Sachen erlebt, dass ich früher irgendwie rausgegangen bin in die Kneipe, war innerlich völlig schlecht drauf und muffig. Und stand dann auch wirklich stundenlang alleine rum. Ja. Und hinterher brauchte ich mich eigentlich nicht wundern, weil die Ausstrahlung einfach schlecht war. Ne? Aber die Frage ist natürlich, wie kriege ich mich selbst in eine gute Stimmung, dass ich eine gute Ausstrahlung habe? Das ist natürlich alles sehr... Der Punkt ist, es geht fast nicht. Man muss eigentlich irgendwelche Erfahrungen machen, die einem dann bestätigen, hier, das kann auch anders sein. Also bei dir funktioniert es auf jeden Fall, das freut mich. Bei mir funktioniert es sehr gut, aber das liegt halt wirklich daran, dass ich ein paar Mal sehr heftig erlebt habe, dass es halt wirklich auch positiv laufen kann. Und liebe Lea... Ich wollte gerade mal testen. Wenn ich jetzt nichts sage, dann könntest du wahrscheinlich noch eine halbe Stunde erzählen. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Katrin, 24, guten Morgen. Ja, hallo. Hi. Hallo Domian. So. Erstmal ein Kompliment für deine Sendung. Das ist sehr freundlich von dir. Dankeschön. Sehr schön, echt. Guckst du denn Fernsehen im Moment? Ich gucke Fernsehen, aber auf Ton aus. Ja, das ist egal. Du bist. Ich hätte jetzt gerne deine weibliche Einschätzung. Wie sieht das? Kann ich dieses Hemd in dieser Sendung anziehen? Wegen der Farben? Ja, also Halloween war zwar gerade erst, aber doch, ich finde es schön. Es geht. Gut, mit diesem Pink bei diesem IAN. Genau. Ja, aber sowas ist schon klassisch. Also mit hinten ist okay, ne? Ja, das hinten, das fällt gar nicht so viel auf. Aber das Pink ist mir doch so ein bisschen schmerzt es das Auge, finde ich, wenn ich da auf den Monitor gucke. Ja, aber doch, farblich gesehen, man trägt heute alles. Gut, ich würde auch sagen, super. Ich sage auch, man muss mutig sein in der Mode und so überhaupt. Klar. Katrin, dein Thema. Ja, also mein Thema ist ein bisschen sehr merkwürdig, finde ich. Also ich habe seit anderthalb Jahren einen Freund und ein halbes Jahr war auch alles sehr schön und super und auch, ich sage jetzt mal im Bett, alles klasse. Und dann fing er an von wegen, ich soll ihm etwas wehtun und... Das ging ja noch alles so ein bisschen so Klatsch, Hau und weiß was ich. Mhm. Das war alles kein Thema. Aber dann fing er an, ich soll mal eine Gabel nehmen und ihn am Rücken stark kratzen. Dann habe ich einmal gesagt, boah, wenn ich so weitermache, blutest du. Mhm. Da hat er gesagt, ja, das will ich. Mhm. Aber da hatte ich schon meine ersten Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ging es weiter, dann hat er sogar Rasierklingen also mitgebracht und so. Dann wollte der also wirklich, dass ich ihn da halb massakriere, sage ich immer dazu. Mhm. Also bis es wirklich richtig tief einschneidet, Rücken und schon an der Brust ein bisschen und so. Mhm. Und mein Riesenproblem ist, ich kann kein Blut sehen. Mhm. Also wirklich. Ja, und das dein Riesenproblem wird wahrscheinlich auch sein, dass dich das sexuell überhaupt nicht stimuliert. Genau, ne? Genau. Also da ist bei mir Sense, sage ich mal ganz ehrlich. Und ich bin auch zweimal bei einer richtig kollabiert dabei. Und also ihr seid jetzt anderthalb Jahre zusammen. Du hast gerade gesagt, nach einem halben Jahr fing das so langsam an. Ja, genau. Am Anfang wieder so dieses typische Friede, Freude, Eierkuchen. Denke ich mal, ist es fast normal. Mhm. Aber wie ist das denn jetzt im Moment? Wie ist denn eure Sexualität? Machst du das immer noch ihm zuliebe? Ja, ab und zu, aber auch nicht immer, weil er geht schon auf mich ein, wenn ich sage, ich möchte das nicht, aber dann kommt er immer wieder mit der Frage oder sogar mit einer Bitte, also auch sehr nett und lieb und alles, dann mache ich es halt auch für ihn mal, aber für mich ist das dann nicht viel wert, das Ganze drum und dran. Und das ist wirklich mein Problem, weil ich kann kein Blut sehen. Das ist eine sehr ungünstige sexuelle Variante bei euch. Ist er denn immer schon so gestrickt gewesen, oder anders gefragt, hat er vor eurer Beziehung das schon intensiver ausgelebt? Nee, der Clou an der Sache ist, der hatte also noch keine Beziehung vor mir. Wie alt ist er denn? Der ist jetzt 3 Jahre älter. Mhm. Ja, also 27? Ja, der wird jetzt 28 noch, ja. Hat er noch keine Beziehung? Hat er denn, gut, man muss auch keine Beziehung haben, um das auszuleben. Hat er das schon ausgelebt früher? Also er hat gesagt, nee, für ihn war es auch eine ganz neue Sache so und die findet er absolut erregend. Was Besseres könnte er für sich nicht vorstellen. Also das ist ein großes Problem. Das sind zwei Menschen jetzt zusammen, die sexuell anders gestrickt sind. Ne? Du stehst auf den klassischen Sex, gehe ich mal von aus, was man so normalen Sex nennt. Ja, Blümchensex will ich auch nicht. Nein! Also, aber, es muss nicht mit Peitsche und Rute gleich losgehen. Ne? Ja, also und es soll kein Blut fließen. Das hat er übrigens auch. Ne? Das ist dann schwierig. Ja, bloß, wir kommen oft auf einen Nenner, sage ich mal. Aber dann kommt immer wieder das, bitte tu es nochmal so und hier und da. Man will ja auch nicht immer gleich sofort Nein sagen. Also wenn du das machst, ist es doch wahrscheinlich so, dass du es hundertprozentig ihm nur zuliebe tust, dass du dabei überhaupt Fall. Keine sexuelle Dinge, nichts Sexuelles empfindest. Ja, genau. Also gut, ja, dann, jetzt ganz krass gesagt, dann blutet er auf dem Rücken und so. Gut, dann muss ich ihn teilweise dann nicht mehr auf dem Rücken sehen, wie man es auch immer macht. Dann denke ich vielleicht, dann schalte ich lieber ab und denke halt nicht daran. Aber dann war es auch dieser Punkt, da hatte ich dieses Blut auch an mir und dann war es ganz vorbei. Da bin ich echt beinahe umgekippt, oder was heißt beinahe? Mir wurde ganz flau, ja. Hast du den Eindruck, dass es bei ihm stärker wird, dass er eigentlich, wenn er zu sagen hätte, es immer mehr und immer öfter wollte? Ja, schon. Aber ich weiß genau, dass er auch auf mich angeht. Also, wenn ich sage, nein, ich möchte sowas nicht, dann lässt er mir viel, viel Zeit. Jetzt ist die Frage, wie groß die Liebe ist und wie viel er bereit ist, von sich zurückzunehmen und wie viel du bereit bist, ihm zuliebe zu tun. Und ob ihr euch da in irgendeiner Weise trefft und es dennoch funktioniert. Das ist die große Frage jetzt, finde ich. Ja, also ich weiß, dass wir uns sehr lieben. Das weiß ich, könnte ich fast behaupten, von beiden Seiten. Bloß, er mag es halt sehr gerne und deswegen mache ich es auch ab und zu. Nur, das mit diesem Umkippen fast dabei und so, das merkt er zwar dann vielleicht in diesem Moment auch nicht so sehr. Wäre denn nicht auch vielleicht eine Kompromissvariante, dass du sagst, okay, ich mache das, aber wir verzichten darauf, dass Blut fließt? Ja gut, aber ja, darum geht es ihm fast, ne? Ach, darum geht es ihm. So krass ist es schon. Ja, also das mit diesen Schlagen und so, das war, glaube ich, eher nur für mich so eine Art Einführung, denke ich mal, in dieses ganze Spiel. Wenn es nicht so ernst wäre, müsste man ja schon sehr lachen darüber, ne? Ja, aber es ist verdammt ernst, weil es ja an die Substanz eurer Beziehung geht, ne? Das genau, Ganze. Genau. Und der Grund deines Anrufes jetzt, ist der, kann ich den so verstehen, dass du schon so denkst, ich komme damit nicht zu Rande und ich habe Angst um unsere Beziehung? Ich habe vor allen Dingen Angst, dass ich wirklich mal kollabiere dabei und alles. Das hört sich jetzt auch doof an, aber verlieren würde ich auch nicht gleich sagen. Aber ich komme halt überhaupt nicht damit zurecht. Ich habe es ihm auch gesagt, also wir haben auch darüber oft geredet, aber dann kommt immer wieder, es ist jetzt nicht jedes Mal, um Gottes Willen, immer wieder der Wunsch, dass ich ihm wehtue. Aber in dem Sinne, bis er blutet. Jetzt will ich was sagen. Es gibt in solchen Konstellationen, gibt es keine Lösung. Wenn der eine so gestrickt ist und der andere so gestrickt ist und es definitiv so ist, dass aus dem anderen, sprich jetzt aus dir, so eine Ader nicht herauszukitzeln ist, und das ist ja offensichtlich der Fall, sonst hättest du es ja längst schon gemerkt, ja. Da gibt es keine Lösung. Es ist wirklich jetzt die Frage, wie weit und wie oft du es dir für ihn antun möchtest. Ja. Es gibt keine Lösung. Du kannst dir ja nicht die Lust erzeugen daran. Das wäre das Tollste, wenn du auch Spaß dran hättest, dass ihr es gegenseitig machen würdet. Das wäre die optimale Lösung. So, du hast überhaupt keine Lust dazu und er hat absolut Lust dazu. So, das sind zwei absolute Pole gegeneinander. Da kann nur eure Liebe kann das retten, indem beide nämlich irgendwie gegen ihren Willen etwas tun. Das heißt, er tut was gegen seinen Willen, indem er das zurückschraubt, und du tust ab und zu was gegen deinen Willen, indem du ihm das vielleicht ein bisschen machst. Mehr geht? Ja, ich weiß, das ist so leicht gesagt, aber es gibt keine Lösung dafür. Oder ihr findet ein ganz anderes Modell, dass er sich diese Art von Sexualität irgendwo anders holt. Das glaube ich wäre auch nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind wir auch viel zu viel zusammen, so sage ich jetzt mal. So auch nicht auf andere irgendwie scharf in dem Moment oder was weiß ich. Das kann ich mir auch nicht bei ihm vorstellen. Ich habe oft gehört, dass wirklich Beziehungen, auch wegen solcher Entdeckungen, die der eine dann an sich gemacht hat, über einen weiteren Zeitraum dann gescheitert sind. Weil die Sehnsucht bei dem, der sowas ausleben möchte, so groß wurde, dass er irgendwann ausgebrochen ist. Ich meine, das musst du dir alles wirklich vor Augen führen. Auch schon alles, also so weit habe ich auch schon gedacht. Bloß er meint, wir haben auch so drüber geredet, dass es irgendwann anscheinend dann nicht zusammenpasst. Also auf jeden Fall auf sexueller Basis in dem Moment. Ja, natürlich, ja, klar. Und ja. Da meinte er nur, das würde nie passieren. Also so. Ja, vielleicht rettet eure Liebe euch. Das kann man nur hoffen. Ja, das ist allerdings wahr, aber wie gesagt, ich schnitze keine Menschen auf. Nee, dann tu es auch nicht. Wenn dir das wirklich so gegen deinen Willen geht und dein Gefühl geht, dann mach es auch nicht. Ja. Da kann man, Das wird er ja auch nicht wollen, dass du so sehr gegen deinen eigenen Willen da operierst. Nee, also das will er ja auch nicht, aber er fragt halt immer. Und ja, wie gesagt, so eine Rücksicht nimmt man ja irgendwie. Weißt du, was vielleicht auch ganz interessant wäre, Katrin, dass ihr vielleicht ein, zwei oder dreimal mal zu einem Paartherapeuten gehen würdet. Das haben wir auch sogar schon besprochen. Ja, das wird auch ganz... Und da schämt er sich. Da sagt er auch ganz ehrlich, das wäre ihm viel zu peinlich. Also so weit kriege ich ihn nicht. Wobei ich glaube, dass der euch auch nichts anderes sagen wird, als das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube es nicht. Naja, 50-50. 50-50. Genau. Alles Gute dennoch. Ja, danke schön. Tschüss. Und schön, dass ich mal durchkam. Ja. Wunderbar. Tschüss, Katrin. Und noch viel Spaß. Tschüss. Jo, tschüss. 1.35 Uhr und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Uhr 36 auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Es ist sehr nett von euch und sehr lieb gemeint, aber bitte ruft nicht mehr zum Thema das Hemd von Domian an. Ich höre gerade aus meiner Regie, dass alle Leitungen blockiert sind und die meisten nur noch was zum Hemd sagen. Bitte macht das nicht, weil wir sonst die Sendung gar nicht richtig machen können und die Leute mit ihren Themen und Anliegen nicht durchkommen. Also nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen übrigens, morgen haben wir wieder ein Thema. Morgen heißt unser Thema unappetitliche Berufe. Also Berufe, die andere unappetitlich finden, da gibt es eine ganze Menge. Oder ihr, die diesen Beruf ausübt, vielleicht auch etwas unappetitlich findet, aber das ist nun mal euer Job und es hat sich so ergeben. Also morgen heißt das Thema unappetitliche Berufe hier bei uns. Karin, 23 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Karin, dein Thema. Ja, ich habe letzte Woche erfahren, dass ich schwanger bin. Das sagst du mit so einer traurigen Stimme. Ja, also zum einen habe ich es noch nicht ganz verarbeitet. Also es war letzten Mittwoch und ja, das muss ich erst mal setzen. Aber das liegt halt hauptsächlich auch daran, dass mein Freund gleich gesagt hat, nee, will er nicht. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ja, seit 4 Monaten. Erst seit 4 Monaten. Habt ihr schon mal so etwas gehört von Verhütung und so? Ja, natürlich. Und wie ist es denn dann passiert? Ja, es ist einfach passiert. Also ich habe die Pille noch nicht genommen und ja, wir haben uns vielleicht ein bisschen sicher gefühlt. Und er hat sofort gesagt, nein, ist nicht, ich möchte es nicht haben. Ja, also wir studieren beide und er möchte halt sein Leben auch jetzt nicht aufgeben. Naja, sein Leben gibt ja nun nicht gerade auf, wenn er jetzt Vater wird. Das Leben verändert sich vielleicht gravierend. Ja, und genau das möchte er nicht aufgeben. Wie alt ist er? Auch 23. Auch 23. Wie hast du das denn empfunden, als er so direkt, ohne zu zögern offensichtlich, gesagt hat, nein, ist nicht? Jetzt ist die Karin. Hallo Karin? Nee, dann müssen wir die Karin nochmal neu anwählen. Karin, leg auch mal bitte auf, wenn du mich hören solltest. Wir wählen dich gleich nochmal neu an. Dann geht es weiter mit Susanne. Und Susanne ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Morgen, Susanne. Ich hatte schon mal angerufen und jetzt will ich mal dir mal ein Kompliment machen. Du hast da gefragt nach deinem Hemd. Ja. Das sieht gut aus. Dankeschön. Das ist doch orange, ne? Ja, das ist orange, genau. Das ist doch die Modefarbe. Man trägt heute orange, ja, heutzutage. Aber noch besser wird das aussehen, wie du dein T-Shirt aussiehst. Oh. Das sieht ja richtig geil aus, wie auf dein neues Buch. Ja, aber nicht im Fernsehen. Warum das denn nicht? Da schämt man sich dann ja doch. Ey. Stell dir mal vor, ich sitze hier mit nacktem Oberkörper. Ja, dein Buch habe ich auch von mir liegen und das sieht geil aus. Ja, das Titelbild haben wir das so gemacht, ja. Aber das sieht toll aus. Gefällt es dir? Ja, ich habe das mir am Wochenende gekauft. Ja. Bin durch ganz Kiel gerannt. Ja. Und habe das natürlich gekauft und habe das so über die Hälfte durch. Ja. Ich muss mich mal bezügeln, wenn ich um 2 ins Bett gehe, nach deiner Sendung. Ja. Und denn, wenn ich einmal anfange zu lesen, ja, dann kann ich nicht wieder aufhören. Wie das zweite Buch und das erste Buch auch. Das zweite Buch habe ich in einen Rutsch gelesen. Das mit Heller von Sinnen. Ja. Das ist natürlich ein schönes Kompliment. Da freuen wir uns alle sehr, die wir daran beteiligt sind, an der Entstehen der Bücher. Die Andacht an deinen Schreiber, der das geschrieben hat. Der Wolfgang Spikowski, ganz genau, ja. Ja. Und den Kuchen. Ja. Mein Mann ist ja dafür zuständig. Ja. Den Kuchen, den, also Rezept von deinen Eltern, das machen wir nach. Das machen wir. Also wir müssen anderen Leuten sagen, in diesem Buch ist das Rezept, ein Rezept von meiner Mama. Meine Mama backt, finde ich, den köstlichsten Käsekuchen dieser Welt. Und da ich so gerne Käsekuchen esse, hat sie mir das Rezept gegeben und das ist in diesem Buch abgedruckt. Und ich höre doch schon von vielen, die das nachgebacken haben und die mir gesagt haben, es ist wirklich sehr köstlich, dieses Gebäck, was da rauskommt. Ich hoffe, dass es euch auch schmeckt, Susanne. Ich hoffe das. Also mein Mann macht auch gerne Käsekuchen, ich auch. Ja. Und das backen wir hundertprozentig nach. Das ist also schön. Das Buch ist wieder toll geworden. Hey, klasse. Also ganz toll. Ich hoffe, wir kommen noch mal das vierte auf den Markt und das fünfte und das sechste. Das ist so spannend, ach, zum Lesen. Man kann gar nicht aufhören. Sehr schön, freut mich sehr. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich mich jetzt hier nicht entblöße, ne? Ach, schade. Vielleicht bekäme ich dann auch ein bisschen Ärger so mit meinem Boss hier im WDR. Schade. Ne? Ich weiß nicht, ob der das so gerne sieht, wenn ich hier halt nackt sitze. Aber vielleicht wäre... Kannst du ja mal so ein bisschen andeuten. Ja, das ist schon ein bisschen sehr scharf, ne, wenn ich hier nackt unten runter... Naja, vielleicht wäre es für die Quoten, für die Einschaltquoten ganz förderlich. Wir wollen dich ja nicht nackt sehen. Nein, das wollt ihr, letztendlich wollt ihr das auch. Nein, nee, ich nicht. Nein, was, ich nicht. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Sowas mag ich gar nicht sehen. Sowas magst du gar nicht sehen. Also, eine junge Frau von 52 Jahren will sowas gar nicht sehen. Nee, nur von meinem Mann. Na gut, das akzeptiere ich dann auch. Bitte? So, dann ich bleib doch mal angezogen heute Abend. Ja, kannst du machen, sonst kriegst du auch einen Schnupfen. Genau, ja, so ist das. Danke für die netten Komplimente und grüß deinen Mann von mir. Mach ich. Tschüss. Tschüss. So, jetzt versuchen wir es mal mit der Karin von gerade, 23. Hallo Karin. Ja, hallo. Oh ja, jetzt klingst du wirklich sehr, sehr gut. Ja. Gerade war eine heftige Störung. Ich hatte dich als letztes gefragt, wie du das aufgenommen hast, dass dein Freund so klar gesagt hat, nein, ich möchte es nicht, das Kind. Ich war traurig. Mhm. Ich war einfach traurig, weil ich mir eventuell schon vorstellen könnte. Mhm. Auch wenn das Ganze jetzt natürlich, wir sind 4 Monate zusammen, also es war natürlich nicht geplant. Und, mhm. Aber ich denke, wir könnten das doch schaffen. Mhm. Also dein Herz schlägt schon für das Kind. Ja, irgendwo schon. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich es allein schaffe. Mhm. Habt ihr darüber dann auch geredet oder warst du erstmal so schockiert, dass du gar nichts mehr gesagt hast? Ich war erstmal sehr schockiert und habe dann... Ich wollte ihm auch eigentlich, wollte ich dann das Ganze beenden, die ganze Beziehung beenden mhm. und das wollte er dann aber nicht, erstaunlicherweise. Mhm. Naja, und jetzt läuft so ein bisschen weiter, aber er zieht sich halt ziemlich zurück. Mhm. Er versteckt sich in einem Studium und... Ja, er weiß es ja. Du hast gerade gesagt, seit vorige Woche weißt du es erst, ne? Ja. Da ist ja noch gar nicht viel Zeit vergangen. Ich wollte ihm die Zeit auch geben, erstmal den Schock zu verarbeiten. Mhm. Deswegen habe ich jetzt noch nicht so drauf gedrängt, wieder drüber zu sprechen. Mhm. Meinst du denn, ihm ist das schon klar, dass du das Kind haben möchtest? Oder denkt er, dass du dich vielleicht auch noch eines anderen besinnst und andere Wege gehst? Ich denke, dass er doch noch die Hoffnung hat, dass ich es nicht bekommen möchte. Mhm. Gibt es in dir denn irgendwo auch in dir Überlegungen, die sich mit der Frage beschäftigen und sagen oder fragen, soll ich vielleicht dann doch diesen Weg beschreiten? Ja, die gibt es natürlich. Mhm. Das sind dann solche Momente, wo ich, das Leben genieße, wo ich weg bin, also wo ich abends ausgehe oder so, und dann feststelle, das kann ich dann nicht mehr. Mhm. Oder ja, es ist alles noch so ganz unwirklich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, richtig. Hast du dich mit irgendjemandem schon darüber beraten? Mit einer Freundin oder deinen Eltern? Oder? Also meine Eltern wissen es noch nicht. Mhm. Ich habe hier Freunde, mit denen habe ich drüber geredet. Und ich weiß auch, dass sie zu mir stehen, egal wie ich mich entscheide. Mhm. Und das ist mir auch sehr wichtig. Du studierst, sagst du? Ich studiere, ja. Was studierst du? Politikwissenschaft. In welchem Semester? Im vierten jetzt. Im vierten, also auch relativ frisch noch das Ganze. Ja. Mhm. Wobei ich mache jetzt Zwischenprüfungen in dem Semester. Mhm. Das heißt, wäre kein Problem, dann ein Jahr pausieren und dann ganz normal weitermachen. Mhm. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn man frisch verliebt ist und ihr seid 4 Monate erst zusammen, da ist man ja in der Frischverliebtheitsphase, dann passiert sowas und dann wird man konfrontiert mit so einer Reaktion. Also wie du konfrontiert worden bist mit seiner Reaktion. Ja. Hat das so die Euphorie für ihn auch ein bisschen gemindert und das Verliebtsein? Du hast ja da dann plötzlich einen ganz anderen Menschen kennengelernt oder eine andere Seite von ihm kennengelernt. Nein, ich brauche ihn gerade. Das ist ja das Komische. Ich habe zwar viele Freunde, aber ich brauche ihn. Mhm. Also ich bräuchte ihn einfach, dass er für mich da ist und dass er mir zuhört. Mhm. Und er ist einfach nicht da, er ist weit weg. Mhm. Also merkst du schon, seitdem du das gesagt hast, dass er weniger anruft, dass ihr euch weniger seht, dass alles ein bisschen langsamer ist und distanzierter? Ja. Mhm. Wobei er sich auch vorher schon sehr, sehr wenig gemeldet hat. Also er ist sehr unzuverlässig. Mhm. Was mich auch früher schon gestört hat. Aber also es wird alles plötzlich so klein, es rückt alles ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Es führt gar kein Weg darum, Karin, dass du nochmal richtig und ausgiebig mit ihm wirst reden müssen darüber. Ja, das weiß ich. Das ist eigentlich der nächste sehr dringliche Schritt. Ja, ich möchte auch sehr gern mit ihm zusammen irgendwie eine Beratungsstelle nochmal aufnehmen. Mhm. Mit ihm zusammen einfach, weil er redet halt mit niemandem drüber. Mhm. Also ich habe jetzt schon mit einigen Leuten drüber gesprochen, er redet mit niemandem drüber. Mhm. Er kriegt von niemandem Impulse und erst recht keine positiven. Aber das ist doch schon mal eine sehr gute Idee, wenn du sagst, ich möchte mit ihm zusammen in eine Beratungsstelle gehen. Ja. Hast du ihm das auch vorgeschlagen schon? Ja, er weiß von der Idee. Also ich hatte am Samstag Besuch, also ein Freund von mir, der aus einem ganz anderen Teil von Deutschland kommt, der ist extra gekommen, war da, hat mir zugehört, hat mir geholfen und wollte ihn dann auch kennenlernen. Wir waren dann kurz bei ihm, was ihm gar nicht recht war. Mhm. Und er wollte dann aber auch überhaupt nicht über das Thema sprechen. Mhm. Und eben... Ja, aber du musst ihm schon klar machen, dass er nun, er hat seinen Spaß gehabt, nun muss er auch die Verantwortung tragen, was nun geschieht und wie man verantwortungsvoll sich weiter verhält. Und ich finde so eine Idee schon mal sehr gut, die du da geäußert hast. Mhm. Und du kannst es ihm ja vielleicht auch nahebringen, dass es eben nicht irgendeine Kleinigkeit ist, sondern dass es sich um eine ganz gravierende Entscheidung handelt. Ja. Und dass er verdammt nochmal auch verpflichtet ist, sich da mit einzubeziehen. Ja. Und wenn ihr beide das alleine nicht schafft, ist ja natürlich es ideal, sich mit einer dritten neutralen Person darüber zu unterhalten. Das wäre wirklich vielleicht der nächste Schritt, dass du ganz schnell mit dieser Idee nochmal auf den Tisch, dass sie die Idee nochmal auf den Tisch legst. Ja. Und so ein Gespräch so schnell wie möglich arrangierst. Ja, das möchte ich auch. Machen. Es hört sich wirklich ein bisschen sehr seltsam an, wie du ihn schilderst. Er will nicht reden, er zieht sich zurück, er will das Kind nicht haben, er will seinen Spaß haben. Das ist fast schon wieder so ein klassischer Fall, ne? Ja. Er macht es und er kümmert sich nicht. Er hat auch keine Kondome benutzt. Nee. Nein. So. Und jetzt ist es geschehen und jetzt stehst du da und sollst alles alleine bewältigen. Das ist sehr gemein. Ja. Äußerst gemein ist das. Und ich finde, dass du ihm das auch so vermitteln musst. Ja. Und je nachdem, wie er dann, wenn er dann zickig reagiert, na gut, dann wird dir aber auch immer klarer, was für ein Typ du da hast. Ja. Und dann musst du allein zu der Beratungsstelle gehen. Ja. Und du wirst es auch alleine schaffen. Es gibt so viele junge Frauen, die es schaffen, alleine ein Kind in die Welt zu setzen und großzuziehen. Und vielleicht werden Zeiten kommen, oder ich bin sicher, es werden Zeiten kommen, wo du denkst, ach, was für ein Glück, dass ich das Kind habe. Ja, das ist richtig. Und was für ein Arsch, dass er sich so verhalten hat damals. Ja. Wir wollen noch nicht zu sehr urteilen. Vielleicht ist er ja auch im Moment zu geschockt und macht auch eine Kehrtwendung in seinem Verhalten. Hoffen wir es mal, kann ja auch sein. Ja. Aber du hast natürlich völlig recht, es ist immer schlimm, wenn Leute nicht keine Freunde haben oder mit irgendjemandem darüber sprechen können. Mhm. Er sitzt jetzt da allein zu Hause, gerübelt über dieses Thema und dreht sich im Kreis wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ja, weil er eben keine neuen Impulse bekommt von außen. So ist es, genau. Mhm. Also schnell treffen, schnell reden und ihm das so vorschlagen, wie du es gerade formuliert hast. Ja. Finde ich schon mal einen wichtigen Schritt weiter nach vorne. Und lass dich nicht mürbe machen. Und wenn er sich jetzt wirklich ganz mies verhält, dann zieh du das Ding durch. Du wirst es schon schaffen. Ja. Es geht um einen neuen Menschen, um eine Existenz, um ein Leben. Das ist es. Und das hat er wohl noch nicht so verstanden. Mhm. Also es ist einfach, die Ausgangsposition ist nicht die Frage, möchte ich ein Kind oder möchte ich keinen, sondern es ist ja schon da. Die Frage muss man sich vorher stellen. Möchte ich eins oder möchte ich keins? Und wenn ich keins möchte, dann verhüte ich ordentlich. Ne? So, nur ist es ja schon da. Du hast völlig recht. Ja. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Ne? Genau. Wie verhalten wir uns ordentlich und richtig und für alle Beteiligten am besten? Mhm. Möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht auch noch mal ein paar Worte reden? Ja, sehr gerne. Mhm. Das ist die Annette heute Nacht. Du legst bitte auf und das heißt, Annette ruft dich zurück. Okay. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jo, Gabi, 31. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Gabi. Grüß dich. So, jetzt zu dir. Jürgen, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich dich gut verstehe. Ich glaube, es klingt ein bisschen undeutlich. Ich glaube, du verstehst mich sehr gut, oder? Ja, doch, es geht. Das kommt jetzt, ja. Doch, es geht, alles klar. Was ist denn dein Thema? Nur nochmal einen ganz kurzen Satz zu deinem Hemd. Steht dir übrigens sehr gut. Dankeschön. Probier doch das nächste Mal einfach ein schwarzes T-Shirt darunter anzuziehen. Ich glaube, das sähe noch besser aus. Okay. Guter Tipp. Ich habe auch ein schwarzes T-Shirt, kann ich machen. Okay. Jo, das nur kurz zu dem Thema. Ja, ich fasse mich einfach kurz. Mhm. Also ich habe mich verliebt und zwar geht es schon seit einem Jahr in jemanden, der bisexuell ist und zwar wahrscheinlich aber im Moment mehr schwul. Also fast eigentlich zu 70% schwul und 30% vielleicht noch bi. Mhm. Bist du solo oder lebst du auch noch in einer Beziehung? Bist du verheiratet? Ich bin Single. Du bist Single? Ich bin Single. Und hast dich in diesen Mann verliebt, der aber eigentlich mehr den Männern zu geneigt ist? Vermute ich auf jeden Fall mal, ja. Mhm. Warum vermutest du das? Also er weiß es selber nicht so genau, beziehungsweise wo ich ihm das letztlich jetzt mal an den Kopf geschmissen habe, es ist mir jetzt auch vollkommen klar, dass er von Beziehungen eine völlig andere Vorstellung hat wie ich und dass er mir auch da in keiner Hinsicht mir das geben kann, was ich wirklich brauche, aber trotzdem ist er mir halt sehr wichtig. Mhm. Wie alt ist er? Geht stark auf die 40 zu. Ach, und da weiß er noch nicht genau, wie er sexuell gepolt ist? So doch, also er weiß auf jeden Fall, dass er bisexuell ist. Hat er denn schon auch Erfahrungen mit Männern gesammelt? Ja, das auf jeden Fall. Und er hat mir halt letztlich auch gesagt, dass, also wir haben halt so eine Freundschaft zusammen, aber wenn wir uns sehen, dann kommt dann auf jeden Fall auch eine erotische Spannung auf. In sexueller Hinsicht findet eigentlich nur so ein bisschen, also wir schlafen nicht zusammen so im klassischen Sinne, sondern es ist mehr so andere Sachen halt im Spiel. Und er hat halt letztlich zu mir gemeint, ich bin halt im Moment eigentlich die einzige Frau, die er noch berühren kann. Und wie gesagt... Bist du denn in diesen Mann richtig verliebt? Also sagen wir mal so, wenn wir uns wie jetzt in der letzten Zeit öfters sehen, kann ich ihn nicht mehr so lieb haben, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und zwar so lieb, ganz ohne Verpflichtungen und Erwartungen. Und dass ich ihn dann, also ich liebe ihn jetzt inzwischen schon wieder so, dass ich schon wieder Erwartungen an ihn knüpfe. Wie würdest du das Problem umschreiben, das dich am meisten jetzt bedrückt und bedrängt in dieser Sache? Ich würde sagen, ich leide, also beziehungsweise er ist mir wichtig, ihn weiterhin in meinem Bekanntenkreis zu haben. Nur dadurch, dass ich in ihn verliebt bin, leide ich mehr darunter im Moment. Mhm. Also ist dir denn die Sexualität mit ihm sehr wichtig? Oder könntest du auch drauf verzichten und sagst, ich habe so meine Körperlichkeit mit ihm, wir fassen uns an, schmusen mal ein bisschen miteinander, aber ich brauche das andere auch gar nicht? Ja, pass auf, also in der Beziehung, das Kuscheln und so, das gibt mir unheimlich viel. Mhm. Auf das andere könnte ich verzichten, weil aus der Sache gehe ich da relativ immer ziemlich unbefriedigt heraus. Mhm. Aber so das Kuscheln und so, das ist mir schon wichtig. Aber wäre denn das nicht eigentlich eine ganz gute Grundlage, ich sage jetzt mal, für eine intensive, wenn auch ungewöhnlich tiefe Freundschaft, aber eben keine Partnerschaft? Das, was so die härteren sexuellen Dinge angeht oder die partnerschaftlichen Überlegungen, ihr eure eigenen Wege geht, aber ihr einfach Busenfreunde bleibt. So wie du ihn beschreibst, glaube ich ja auch nicht, dass das eine Perspektive für eine wirkliche Bindung hat, eine Beziehung im klassischen Sinne, aber vielleicht eine Perspektive für eine ganz tolle Freundschaft, die vielleicht Jahrzehnte dauern kann. So hatten wir uns eigentlich auch geeinigt darauf. Mhm. Und damit war ich auch einverstanden, beziehungsweise, aber ich glaube, ich habe mich da dabei immer so ein bisschen selber belogen, mehr oder weniger. Ich war nie ehrlich zu mir selber, weil ich habe immer gesagt, ja, ist in Ordnung, das machen wir. Also eine tolle, wie du schon sagst, eine tolle Freundschaft, ohne Verpflichtung, ohne... Das bedeutet natürlich auch, aber, dass... Aber wie gesagt, letztendlich leide ich darunter, letztendlich... Das bedeutet eigentlich, wenn du das so siehst, dass du dir auch selbst den Freiraum schaffst, dich auch nach anderen Männern umzusehen. Und du auch bereit sein musst, es hinzunehmen, wenn er mit einem, vermutlich dann mit einem Mann, vielleicht eine nähere Beziehung eingeht. Mhm. Aber das würde ja letztendlich eure Freundschaft gar nicht tangieren. Im Gegenteil, ihr könntet euch ihm alles erzählen, was in den jeweiligen Beziehungen passiert. Aber dafür musst du natürlich abgeklärt sein. Richtig. Sonst funktioniert das nicht. Sonst leidest du wirklich wie ein Tier daran. Genau, und wie mache ich das? Tja. Gute Frage. Zwei Möglichkeiten, indem du dich wirklich jetzt dem aussetzt oder wenn du meinst, du kannst das nicht, dass du erstmal etwas auf Distanz gehst, bis du so wieder deinen Ruhepol für dich gefunden hast. Hm. Ich glaube, es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Eine andere Alternative gibt es wahrscheinlich nicht. Wüsste ich nicht, weil sonst ist es immer ein Hin und Her und ein sich Schmerzen zufügen und grübeln und ich weiß nicht was. Alles wirklich so. Manchmal ist es vielleicht sogar ganz dienlich, erstmal sich ein bisschen zurückzuziehen, vielleicht ein halbes Jahr mal vergehen zu lassen und dann wieder neu, vielleicht einen neuen Anknüpfungspunkt zu suchen. Also ich meine, das hatte ich, also die ganze Kiste dauert jetzt ein Jahr ungefähr. Mhm. Und ich hatte dann schon mal ein paar Mal versucht oder zweimal ungefähr versucht zu ihm zu sagen, also jetzt überhaupt nicht mehr, ich brauche erstmal Abstand. Mhm. Mhm. Und dann haben wir ein paar Wochen Abstand zueinander gehalten, dann ging das Ganze wieder von vorne los. Aber ich meine, du hast schon recht, es gibt nur die ein oder die andere Alternative. Vielleicht muss er aber auch ein bisschen offener mit sich selbst sein und offener mit sich selbst leben. So wie mir das scheint, wie du es gerade beschrieben hast, lebt er auch sehr, lebt er ein Doppelleben. Er steht auch nicht richtig dazu, ne? Dass er auch noch eine andere sexuelle Ambition hat. Doch, voll. Doch, das schon. Ja, ja. Nur, dann habe ich missverstanden. Von klassischen Beziehungen hält er halt überhaupt nichts. Mhm. Also er lebt in der absoluten Polygamie. Mhm. Also wäre auch, also im Moment wohl nicht, aber wäre auch in der Lage, auch mehrere also sexuelle Praktiken zum Beispiel, das heißt für ihn nicht gleichzeitig Beziehung, sondern selbst wenn er jetzt zum Beispiel mit einem Mann oder einer Frau zusammenlebt, dann heißt das für ihn nicht, dass man auf sexuelle Bedürfnisse mit anderen Partnern verzichten muss. Das ist für ihn ganz wichtig. Weißt du, Gabi, wann du es geschafft hast? Du hast es in dem Moment geschafft, wo du dich in einen anderen Mann verlieben kannst oder verliebt hast und ihn dennoch als deinen tollen Freund wertschätzt, dann hast du es geschafft. Aber da musst du dich freischaufeln, dass du dich verlieben kannst neu. wahrscheinlich muss ich dann wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr mehr raus, also ich wahrscheinlich mehr raus unter Leute oder so einfach. Ja, ich weiß nicht, wie du lebst, natürlich, ja, dass du, vielleicht bist du auch viel zu konzentriert auf ihn. Keine Ahnung. Wie hat das eigentlich angefangen? Wer hat denn da wen angemacht von euch beiden vor einem Jahr? Wir sind Arbeitskollegen. Mhm. Und wir waren uns halt sympathisch und irgendwann hat er mich mal angerufen. Mhm. Und so ist so das Ganze an, ja. Liebe Gabi, das ist auch ein schwieriges Ding, das jetzt hinzukriegen für dich, glaube ich, ja. Aber Jürgens hat gut getan, mal darüber zu reden und ich glaube, das Ganze hat mir ein bisschen Klarheit verschafft. Das wär sehr schön. Ja. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, Leute, das war's für heute von Domian. In der Technik Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema unappetitliche Berufe. Wer von euch hat einen Beruf, den andere als unappetitlich ansehen, ihr gar nicht? Oder wiederum, den ihr selbst vielleicht auch als unappetitlich seht? 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao. Dienstag. Die Ministerin hat heute eine Entscheidung über den Zeitplan zur staatlich geförderten privaten Altersvorsorge fällen. Bundesarbeitsminister Riester kündigte an, mit Finanzminister Eichel Gespräche über Förderungsmöglichkeiten der Zusatzvorsorge zu führen. Dann soll auch verbindlich festgelegt werden, ob die Regelung vom kommenden Jahr an oder erst ab 2002 gilt. Gestern war bekannt geworden, dass das Einstiegsjahr verschoben werden könnte. Ursprünglich war in einem Reformpaket vorgesehen, die Beiträge der Versicherten bereits vom nächsten Jahr an mit 0,5% zu fördern. Die Finanzexpertin der Bündnis Grünen, Scheel, begründete die Verschiebung mit zu erwartenden Einnahmeausfällen für die Länder im Zuge der Steuerreform. Auf dem